folgt jetzt ein Redebeitrag der Gruppe Criminals for Freedom. Noch aus der Perspektive der Death in Custody-Kampagne kann ich sagen, ohne die Aktivistinnen von Criminals for Freedom wären wir nie dermaßen aufmerksam geworden auf diesen Zellenbrand, der Ferhat Mayouf in der JVA Moabit letztes Jahr das Leben genommen hat. Also tausend Dank den Criminals for Freedom, die heute leider nicht hier sein können. Seit es die Justiz gibt, wird die Lüge verbreitet, sie würde angeblich Gerechtigkeit schaffen. Menschen würden angeklagt und verurteilt werden, weil sie etwas Schlechtes getan hätten und deswegen bestraft werden müssten, angeblich zum Schutz der Allgemeinheit. Dass das eine dreiste Realitätsverzerrung ist, zeigt sich, wenn wir uns die Justiz und ihre Handlanger genauer ansehen. Die Konstrukte von Schuld und Unschuld sind nicht dafür da, Gerechtigkeit zu schaffen, sondern um eine Gesellschaft zu spalten, zu normieren, um sogenannte böse und gewalttätige Menschen oder auch Menschengruppen zu konstruieren. Durch dieses Bild werden faschistische und neoliberale Strukturen produziert, gestärkt und gefördert. Die Kategorien von Gut und Böse werden gefressen, verinnerlicht und viele sind auch bereit, danach zu handeln. Aus diesem Grund rufen Leute immer noch die Polizei, weil man davon ausgeht, sie würden nicht im Sinne... weil sie denken, sie würden uns helfen und Konflikte lösen. Dass das aber nicht der Fall ist, zeigt sich, wenn wir einen genaueren Blick auf derzeitige gesellschaftliche Konflikte und auf den Justizapparat richten. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, wie sehr Rassismus und rassistische Netzwerke innerhalb der Justiz verankert sind. An Aufarbeitung und Aufklärung fehlt es, aber natürlich. Der Justizapparat schützt und fördert rassistische Strukturen, anstatt dagegen vorzugehen. So griffen 2016, um hier nur ein Beispiel von vielen zu nennen, 250 Nazis den Stadtteil Konnewitz an, in Leipzig. Und auch der Justizangestellte Kersten H. war bei diesem Angriff dabei. Er konnte noch 3 Jahre später im Knast Leipzig arbeiten. Dort war er für bekannte gefangene Faschisten der rechtsterroristischen Gruppe Freital und der Freien Kameradschaft Dresden nicht nur zuständig, sondern er verbrachte auch laut Aussagen von anderen Gefangenen viel Zeit mit ihnen. Das ist ein Beispiel. Es gibt viele Faschos, die in Knästen arbeiten, dort ihre Netzwerke ausbauen, Gefangene misshandeln und vielleicht sogar töten. So wurde zum Beispiel Ferhat Mayouf am 23.07.2020 vom Knast Moabit ermordet, in dem seine brennende Zelle einfach nicht geöffnet wurde. Die Justiz schwadroniert von Selbstmord. Aber wir wissen, dass die rassistischen Strukturen innerhalb der Knäste dafür verantwortlich sind, dass People of Color, Schwarze und rassifizierte Menschen hinter Gittern sterben müssen. Die Kampagne Death in Custody listet die durch Knast und Gewahrsam Ermordeten auf. Derzeitig sind es fast 180, aber die Dunkelziffer ist viel höher. Wer glaubt noch an Gerechtigkeit, an Konstrukte wie Schuld und Unschuld und an eine Bullerei, die uns angeblich helfen will, wenn People of Color, Schwarze und von Rassismus betroffene Menschen von den Bullen und der Justiz ermordet werden? Wenn gleichzeitig Faschos in diesen Reihen Karriere machen können. Wir fordern keine bessere Justiz, kein besseres Strafsystem, keine bessere Polizei. Was wir brauchen und wofür wir kämpfen, ist eine Lösung, die emanzipatorisch, selbstbestimmt und unabhängig vom Staat ist. Wir brauchen und wollen keine Herrscher, die sich in unser Leben einmischen, die stetig das Kapital, nicht aber die Menschen verteidigen, die Rassismus verbreiten und rassistisch agieren und morden. Lasst uns deswegen unser Leben, und das meint auch unsere Konflikte, selbst in die Hand nehmen. Lasst uns zusammen gegen Rassismus und den Staat kämpfen für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist das Ende des Beitrags von Criminals for Freedom.